Kundgabe 6361, empfangen durch Bertha Dudde am 21.09.1955. Gottes Hilfe durch Menschen ausgeführt. Immer sollet ihr euch an mich halten, was euch auch bewegen mag. Ihr werdet herausgeführt durch alle leiblichen und irdischen Nöte, so wie ihr euch nur mir anvertraut, so wie ihr mich teilhaben lasset an allem, was ihr erlebt, an allem, was euch bedrückt, aber auch an allem, was euch erfreut. Denn alles kommt von mir. Aber auch ihr sollet mit eurem Mitmenschen gemeinsam dessen Lasten tragen. Auch ihr sollet helfen, wo es in eurer Macht steht. Auch ihr sollet für den Nächsten die Stütze sein, der er sich anvertrauen kann. Und dann sollet ihr auch ihn zu mir verweisen, doch nicht, ohne ihm selbst geholfen zu haben, ansonsten er euren Worten keinen Glauben schenkt. Ihr lebt in einer Zeit, wo ihr nicht ohne mich auskommen könnet, wo jeder Mensch Hilfe benötigt, wo aber auch jeder Mensch wieder helfen soll, seinem Nächsten will er auch meiner Hilfe gewiss sein. Denn ich messe aus, wie ihr zumesset eurem Nächsten. Dies muss ich immer wieder betonen, dass es für euch kein Weiterkommen gibt ohne dienende Nächstenliebe. Aber ihr selbst wisset es, was Not bedeutet. Ihr erfahret es an euch selbst auch, wie euch Hilfe in der Not beglückt. Und so ihr mich anrufet um Hilfe, sende ich diese oft durch Mitmenschen euch zu. Ihr wisset also, dass ein Mensch dem anderen helfen muss, weil alles im Rahmen des Natürlichen vor sich geht. Dass aber immer ich selbst dahinter stehe, dass ich selbst dann die Menschen anrege, helfend einzugreifen, wenngleich sie es nun tun, unbewusst des Auftrages, den sie innerlich von mir empfangen. Doch es kann sich auch der Mensch weigern, meinen Auftrag auszuführen, weil ich nicht seinen Willen zwinge. Dann lässt er eine gnadenreiche Gelegenheit an sich vorübergehen und ich leite meinen Auftrag weiter. Denn ohne Hilfe bleibt der Mensch nicht, der sich mir in seiner Not anvertraut. Denn ich sorge wie ein Vater für meine Kinder. Und wer sich mir anvertraut, der ist mein Kind. Wer sich mir gläubig anvertraut, der ist aber auch selbst nicht verhärteten Herzens, wenn er um Hilfe angegangen wird. Und darum schon kann ich ihm geben, weil auch er austeilet seinem Nächsten, so dieser in Not ist. Alles tritt so an die Menschen heran, dass sie stets Gelegenheit haben zum Liebewirken, weil es allein darum geht, dass die Liebe geübt wird, weil allein die Liebe den Menschen Erlösung und geistigen Fortschritt bringt. Doch immer schwerer ist es, auf den Willen der Menschen einzuwirken, dass sie sich liebend betätigen. Darum wird auch die Not stets größer, die allein dazu anregen kann, die Menschen einander helfen zu lassen. Es bleibt jedoch stets dem Einzelnen überlassen, wie er die große Not auf sich wirken lässet. Wer aber zu mir flüchtet, wer dessen gedenket, der Herr ist über Himmel und Erde, der alles wenden kann zum Guten, wer ihn um seinen Beistand bittet, der wird auch gewiss sein können, dass ich ihn höre, dass ich ihm helfe und ihm zuteile, wie er selbst austeilet, seinem Nächsten. Und er wird sich auch dessen bewusst sein, dass ich ihn nicht verlasse, weil auch in ihm die Liebe ist, ansonsten er nicht an mich und meine Hilfe glauben könnte. Amen.